Biodiversität als Maschinenraum der Natur. Neben den materiellen Leistungen, von denen wir viele selbstverständlich in Anspruch nehmen, meist ohne uns überhaupt bewusst zu machen, wo sie herkommen, gibt es noch die regulierenden Leistungen der Natur. Sie sorgen dafür, dass Ökosysteme funktionieren. Sie regulieren das Klima, schützen den Boden, lockern ihn auf, bestäuben Pflanzen, breiten Samen aus, reinigen Wasser und vieles mehr. Etwas technischer ausgedrückt könnte man sagen, die Biodiversität ist der Maschinenraum der Natur. Was dort im Detail geschieht, entzieht sich meist unserer Kenntnis und Aufmerksamkeit, jedenfalls solange alles mehr oder weniger reibungslos läuft. Viele der Organismen, auf die wir am dringendsten angewiesen sind, haben wir am wenigsten im Blick, weil sie um ihre Leistungen gewissermaßen kein Aufhebens machen. Sie erbringen sie still, wie Pflanzen, Insekten oder Würmer. Vieles davon ist für das menschliche Auge unsichtbar, zu klein oder unter der Erde verborgen, etwa Mikroorganismen und Bodentiere, aber auch Fische unter der Wasseroberfläche. Zu den wichtigsten regulierenden Beiträgen der Natur zählt der Erhalt von Lebensräumen für Organismen, die direkt oder indirekt für uns Menschen wichtig sind. Von entscheidender Bedeutung ist auch die Bestäubung und Samenausbreitung, die die Natur selbst erledigt. Tiere, häufig Insekten, Vögel oder Fledermäuse, transportieren Pollen für die Bestäubung von Pflanzen oder sie bewegen Samen für die Regeneration von Pflanzen und ganzer Ökosysteme. Etwa 90% aller wild blühenden Pflanzenarten und mehr als 3/4 aller wichtigen Nahrungspflanzen sind mindestens teilweise auf die Bestäubung durch Tiere angewiesen. Dadurch basiert unsere Ernährung zu mindestens 1/3 auf Pflanzen, die von Tieren bestäubt werden. Das entspricht einem geschätzten Marktwert von jährlich zwischen 235 und 577 Milliarden Dollar. Und oft handelt es sich um Pflanzen, die für eine ausgewogene und gesunde Ernährung besonders wichtig sind, weil sie Obst, Gemüse, Samen oder Nüsse hervorbringen. Dazu gehören zum Beispiel Apfel- und Kirschbäume, aber auch Bananenstauden, Kakao oder Kaffeepflanzen.